Bösewichte, Mentorinnen und weitere Mitspieler. Doch was wäre James Bond ohne Dr. No oder Ernst Stavro Blofeld? Was wäre die Agentin Clarice Darling ohne Hannibal Lecter? Was wäre Van Helsing ohne Dracula? Was Mozarts ungleiches Gespann Tamino und Papageno ohne die schrecklich schöne Königin der Nacht? Der Held ist und bleibt die wichtigste Figur, aber alleine ist er nichts. Eine gute Geschichte braucht weitere integrale Bestandteile und der nach dem Helden wichtigste ist natürlich der Antagonist. Etwa einen Colonel Kurtz in Apokalypse Now. Eine böse Hexe für Schneewittchen. Ein Darth Vader für Luke Skywalker. Einen Joker für Batman in den gleichnamigen Comics. An diesen Beispielen merkt man, dass besonders starke Antagonisten eine Geschichte beinahe übernehmen können. Die Protagonisten dienen dann eher dazu, die antagonistische Genialität und Abgründigkeit ihrer Gegenspieler zu betonen, als die Hauptfiguren zu stellen. Getreu des Mottos von Alfred Hitchcock, je gelungener der Schurke, umso gelungener der Film. In der Regel jedoch ist es andersrum. Der Antagonist ist für sich selbst kaum lebensfähig, ist er doch nur das Negativ zum Protagonisten. Er komplementiert ihn und manchmal erkennt er dies sogar, wie zum Beispiel der Joker, wenn er zu Batman sagt, »Ich will dich nicht umbringen. Was würde ich ohne dich tun? Du vervollständigst mich.« Und weiter, »Ich bin kein Monster. Ich bin den anderen nur voraus.« Darin liegt, über einen wohligen Grusel der Ambivalenz hinaus, seine Funktion für die Geschichte. Er personifiziert gewisse problematische Eigenschaften, Egoismen oder Deformationen, die in jedem von uns angelegt sind, auch im Protagonisten. Frodo erfährt die Gier nach Macht und nach dem sie manifestierenden Ring hautnah. Jesus wird vom Teufel höchstpersönlich in Versuchung geführt. Batman kämpft immer wieder mit seinen inneren Dämonen darum, nicht zum brutalen Lynchmörder zu werden –